Deutschlandfunk. Das Feature. Miss Rand, do you have any comment to make about the prophecy that was made in Atlas Shrugged? Only that I'm sorry it's coming true. So exactly. Anyone else? Come on, one more. $50,000. $50,000 contribution at $50,000. Any more at the $50,000 level? America is the most fertile soil for her ideas. Amerika ist der fruchtbarste Boden für ihre Ideen. This country was made not by rubber barons, but by independent men, by industrialists who succeeded on sheer ability. I think what made her attractive to Americans, was Ayn Rand für Amerikaner attraktiv machte, is that she understood America in a fundamental sense better than they did. Sie verstand Amerika grundsätzlich besser als die Amerikaner selbst. She was first and foremost a champion for the supremacy of reason. Zuallererst war sie die Vorkämpferin, the authority of reason, die Vormacht der Vernunft. All of the sex scenes have what is often seen as a disturbing amount of violence in them. All die Sexszenen in ihren Romanen haben diesen oft verstörend wirkenden Grad von Gewalt. We still have a chance to prevent the disaster. To prevent the disaster. At $50,000. $50,000. Let's hear a contribution at $50,000. Here in the United States, perhaps the most challenging and unusual new philosophy has been forged by a novelist, Ayn Rand. Femme fatale fürs Kapital. Ayn Rand und der Geist der USA. Feature von Tom Schimek. One, two, three. Sound good. Okay. Yeah, and I'm sure I'll get louder. I'm sorry, me. I won't, but I get excited. I get passionate. Yaron Brock, Ayn Rands Spitzenvertreter auf Erden. What is it that makes America unique? Was macht Amerika einzigartig? Ich denke, der Gründergeist. Es ist das einzige Land in der Geschichte der Menschheit, das auf einer moralischen Idee fußt. Der Idee des Individualismus, dem moralischen Recht des Individuums, für sich selbst zu sein. Brock, Jahrgang 1961, ist schlank, weißhaarig und Direktor des Ayn Rand Institute, kurz ARI. Er wirkt energisch, allzeit bereit. Der amerikanische Traum, sagt er, bleibe ein Magnet für Verfolgte und Wagemutige. But that sentiment, that spirit, still is here. Wir haben uns eine Sitzgruppe gesucht auf einer Fußgängerbrücke in Downtown San Francisco, Davis Street, Ecke Sacramento. Vermutlich vom Staat gebaut. Recht bequem. Doch für einen Jünger von Ayn Rand eigentlich ein Unding. The government is limited to the protection of individual rights, which means police, military and a judicial system. Die Regierung ist nur zur Verteidigung individueller Rechte da. Das heißt Polizei, Militär, ein Justizsystem. Sie hat nichts mit Wirtschaft, Wissenschaft und Bildung zu tun, baut also keine Schulen. Sie soll keine Rolle in unserem Leben spielen. Sie soll draußen bleiben. Auch keine Straßen? How do we build roads? Die Frage wurde Ayn Rand gerne mal gestellt. Sanitation facilities, hospitals, Ayn, sind Straßen okay? Yeah, I mean, people always ask that silly immer diese alberne Frage. Nein, die Regierung sollte beim Straßenbau nichts zu schaffen haben. Die sind auch nur ein Produkt, oder? Alissa Sinovjevna Rosenbaum wurde am 2. Februar 1905 in St. Petersburg geboren. Hinein in das bürgerliche Segment dieser Stadt, das elegant war und gut gekleidet, das Gauguin in der Eremitage betrachtete und die Literaten diskutierte, während Kosaken vor der Stadt jene Bauern umbrachten, die als revolutionär galten. Die jüdische Familie Rosenbaum wohnte in einem schönen Haus, im Erdgeschoss die Apotheke von Vater Franz. Ein stiller Mann, der es zu etwas gebracht, der studiert hatte, obwohl es an der Universität strikte Quoten für Juden gab. Er unterstützte 6 Schwestern und einen Bruder. Ich empfand als Kind einen freundlichen Respekt für ihn. Keine starke Zuneigung, eher pflichtschuldig, offiziell. Aber wohl schon damals habe ich ihn mehr geliebt als meine Mutter. An Alissas erstem Geburtstag 1906 war die erste russische Revolution schon vorbei. Im Kindergarten begann sie, Geschichten zu erfinden, ihre Vorstellung mit Wesen und Dingen zu füllen, die ihrer Wirklichkeit fehlten. Mit 9 Jahren beschloss sie, Schriftstellerin zu werden. Fragt mich nicht nach meiner Kindheit, meiner Familie oder meinen Gefühlen. Fragt mich nach dem, was ich denke. Der Erste Weltkrieg brachte Zerstörung und Hunger nach Petrograd. 1917 fegte die Februarrevolution den Zaren hinweg. Im Oktober ergriffen die Bolschewiki die Macht. Franz Rosenbaum wurde enteignet. Der Koch, das Kindermädchen, das Hausmädchen verschwanden. It is the ugliest and incidentally most mystical country on earth. Schon das Mädchen Alissa verabscheute die Masse und ihr Mittelmaß. In ihren Stories kämpften Selfmade-Helden gegen das Gemeine, Mediokre. She described Russia as always being a very mystical culture. Sie hat Russland als im Kern immer sehr mystisch und kollektivistisch beschrieben und war schon sehr jung ein Individuum. Ich glaube, das ist einfach ihr Genie. Sie fühlte sich dort von Anfang an fremd. Der Kommunismus hat das nur verstärkt. I'm sitting on top of the world. I'm rolling along. Den Vornamen Ian gab sich Alissa, als sie 1926 in die USA einreiste. Sie war gerade 21. Die Legende sagt, den neuen Nachnamen habe sie direkt von ihrer Schreibmaschine abgelesen, einer Remington Rand. In Europa ist Ayn Rand bis heute ziemlich unbekannt. In den USA ist sie seit Ende des Zweiten Weltkrieges ein Star. Die Gesamtauflage ihrer Bücher dort wird auf bald 30 Millionen Exemplare geschätzt. 1943 erschien ihr Roman The Fountainhead, zu Deutsch Der ewige Quell. 1957 dann Atlas Shrugged. In den USA belegte der Roman 1991 in einer Umfrage nach dem wichtigsten Werk aller Zeiten Platz 2, nach der Bibel. Here's a woman who's read by millions around the world. She may be our most debated philosopher. This most interesting lady, a warm human being who has a lot to say and comes straight at everything she says. I am pleased to present Ayn Rand, Miss Rand. Die Phil Donahue Show, 1979. Der Talkmaster kommt sofort zur Sache. Sie finden Altruismus, Wohltätigkeit, gute Taten, Liberale nicht gut. Nein. Und Konservative können Sie gleich dazu packen. Konservative mögen Sie auch nicht? Nicht die heutigen. Ich will Menschen helfen. Gutes tun. Was ist so schlimm daran? Nichts, solange das Ihre freie Entscheidung ist und nicht Ihr oberstes Lebensziel. Und Sie es nicht als moralische Tugend betrachten. Warum darf ich das nicht als moralische Tugend betrachten? Kann ich mich nicht vor mir selbst verbeugen, weil ich so viel Gutes tue? Das wäre Kannibalismus. Weil es bedeuten würde, dass Sie Altruismus predigen. Nicht nur einfach Freundlichkeit, sondern Selbstaufopferung. Es bedeutet, dass Sie das Wohlergehen anderer über Ihr eigenes stellen, dass Sie für andere leben, dafür denen zu helfen und dass dies Ihr Leben rechtfertigt. Aus meiner Sicht ist das unmoralisch. Die vielleicht einflussreichste Person in dieser Industrie. Berichtet das US-Magazin Vanity Fair im Oktober 2016 aus dem Silicon Valley, sei nicht Apple-Gründer Steve Jobs oder Sheryl Sandberg von Facebook, sondern Ayn Rand. Überschrift? The Rand Pack. Das Rand-Rudel. Steve Jobs nannte sie einmal seine Richtschnur. Die Gründer von Uber, PayPal und vielen anderen Konzernen sind glühende Rand-Fans. Im Kern suggeriert Rands Philosophie, dass es in Ordnung ist, egoistisch zu sein, gierig, eigennützig, besonders im Geschäftsleben. Die meisten Hightech-Unternehmer und Ingenieure scheinen nach Rands Mantra zu leben. Die Frage ist nicht, wer mich gewähren lässt, sondern wer mich stoppen wird. Ist Rands Objektivismus das perfekte Gotteshaus für kalifornische Startups? Yes. Yes. My name is David Kelly. I work at the Atlas Society in Washington, D.C. David Kelly hat 1990 die Atlas Society gegründet. This is an organization that promotes Ayn Rand's ideas or philosophy of objectivism. Eine Organisation, die Rands Ideen und ihre Philosophie des Objektivismus verbreitet. Kelly, Jahrgang 1949, ist Philosophieprofessor. Weißhaarig. Weniger schneidig als Yaron Brock vom Ayn Rand Institute. Kelly ist ein offener Objektivist. Er wurde als Teenager angefixt, las The Fountainhead und dann den ganzen Rest. War aufgeregt, als er sie zum ersten Mal traf. Oh ja. Absolutely, of course. Ich saß in einem kleinen Seminar, 10 bis 12 Leute, die sich für ihre Ideen interessierten. Und eines Tages kam sie. Die Dame mit dem intensiven Blick. Her reputation was that she could be a little awe-inspiring. Ihr Ruf war furchteinflößend. Very powerful men. Ich habe von sehr mächtigen, reichen Männern gehört, die sich in ihrer Gegenwart wie Kinder fühlten, zitterten. Kelly residiert in einer sehr schicken Washingtoner Villa auf der New Hampshire Avenue. Allerdings im Keller. Vollgestopft mit Büchern, Manuskripten, Fotos, Postern. What she did was to put into words that American sense of life. Sie hat das amerikanische Lebensgefühl in Worte gefasst. Die Amerikaner wollten das hören. Die hatten ja nur Klischees. Leben, Freiheit, das Streben nach Glück, das Leuchtfeuer auf dem Hügel. Solches Zeug. You know, a beacon on a hill. You know, that kind of stuff. Take charge of your destiny and live to be happy. And then it cashes this out in a full-on advocacy of productiveness. Rands Weg zur Star-Autorin und Hausphilosophin des Kapitalismus war weit, der Start mühsam. Die Familie hatte letzte Ersparnisse mobilisiert, um sie nach Amerika zu schicken. Sie kroch bei Verwandten in Chicago unter, hielt sie nachts mit dem Klackern ihrer Schreibmaschine wach. Sie war sehr kantig, trug das Haar ganz kurz, hatte starke Meinungen und war immer aufgeregt. Erinnert sich ihre Cousine. Rand zog bald weiter nach Hollywood. Jobbte als Komparsin. Ihre Skripts wurden abgelehnt. Die Plots, hieß es, seien weit hergeholt, die Figuren unmenschlich. 1929 heiratete sie einen angehenden Schauspieler, Frank O'Connor. Das Paar war knapp bei Kasse, bekam zeitweise sogar Geld aus der Sowjetunion. Es war die Zeit der großen Depression. If you feel nothing but boredom when reading the virtually unintelligible theories of some philosophers, you have my deepest sympathy. Wenn Sie bei der Lektüre unverständlicher Theorien mancher Philosophen nichts als Langeweile verspüren, haben Sie mein tiefstes Mitgefühl. Ayn Rand, 1974, vor der Abschlussklasse der Militärakademie West Point. But if you brush them aside, saying, why should I study that stuff when I know it's nonsense, you are mistaken. Doch wenn Sie sie einfach zur Seite fegen und rufen, warum soll ich das studieren, wo ich doch weiß, dass es Nonsens ist? Machen Sie einen Fehler. Es ist Nonsens, aber Sie wissen das nicht. The Fountainhead brachte den Durchbruch. Eine Ode an New York und seine Wolkenkratzer, 753 Seiten dick. Eine Kampfansage an Konformismus und Mittelmaß. Held ist der Architekt Howard Roark, ein Superindividuum. Anti-Helden sind Angsthasen, Machtmenschen, Schmarotzer, Beamte, Sozialisten. Leute, die Rand Second-Handers zu nennen pflegte. Den Tenor wird sie bis zu ihrem letzten Seufzer halten. Der kreative Einzelne schuldet der Gesellschaft nichts. Er erschafft alles allein aus sich selbst. Woher kam diese Liebe zum Wolkenkratzer? It is a romantic vision. Es ist eine romantische Vision, aber es steckt eine tiefe Wahrheit dahinter. Hier liegt ein fundamentaler Unterschied zwischen Europa und Amerika. Ich bin Lehrer. Ich werde nie Steve Jobs. Wir treffen freie Entscheidungen, die sich im Niveau unseres Reichtums niederschlagen. Also ist eine freie Gesellschaft qua Definition eine im Ergebnis ungleiche Gesellschaft. Und das ist gut. Ich habe ein Buch auf dem Markt. Gleich ist unfair. What if successful CEOs deserve their pay? What if fighting inequality will make us worse off, not better off? What if we need to celebrate unequal achievement rather than fight income inequality? What if equal is unfair? Die Reichen werden reicher, die Armen ärmer. Na und? Ruft Brock. Die Reichen verdienen das, jeden Dollar. Sie sind brillante Schöpfer. Gleichheit, findet Brock, sei das Ideal der Roten Khmer. Ein Albtraum. In Europa ist die Wahrnehmung von Reichtum historisch geprägt. Die erfolgreichen Gauner wurden Aristokraten, machten ihr Geld durch Ausbeutung und Diebstahl. Er ist trainiert. Er macht das jeden Tag. Seine Beispiele ziehen einen mit, das Treppchen seiner schnellen, irgendwie logisch klingenden Sätze hinab. Amerika bricht mit dieser Tradition. Rand sagt es in Atlas Shrugged, in der berühmten Geldrede. Amerika stehe für das Geldmachen. Nicht für das Wegnehmen, Umverteilen, Stehlen, sondern das Machen. Propaganda. 1947 sagt Rand in Washington vor dem Komitee für unamerikanische Umtriebe aus, denunziert kommunistische Propaganda in Hollywood. 1949 wird The Fountainhead verfilmt. You intend to fight against the whole world? Mit Gary Cooper als Howard Roark. If necessary. So forsch sie persönlich auch war, die Frau als solche betrachtete Ayn Rand als zweitrangig. Männer sind definiert in ihrem Verhältnis zur Realität, Frauen in ihrem Verhältnis zum Mann. Aber es half, wenn Frauen blond, langbeinig und reserviert waren. Amerikanisch, wie ihre Heldinnen. Ayn Rand, klein und dunkelhaarig, sehnte sich nach Maskulinität, Stärke. Die kleine Alyssa Rosenbaum, schreibt ihre Biografin Barbara Brandon, fragte einmal eine Mitschülerin, was ihr das Wichtigste im Leben sei. Die antwortete, meine Mutter. Alyssa reagierte entsetzt, geradezu wütend. Mit Mutter Anna, die Gesellschaften und Partys liebte, gab es oft Streit, weil Alyssa keine Freundinnen hatte und nie an die Luft ging. Sie fand ihre Mutter fürchterlich. Biografin Brandon erlebte Ayn Rand fast 2 Jahrzehnte lang als enge Freundin. Über ihre Kindheit, berichtet sie, sprach die Schriftstellerin geradezu herablassend. Rand wollte zügig erwachsen werden, bedeutend sein, nicht mehr an die Familie gebunden, diesen nicht frei gewählten Wert. Sie selbst hielt das für ein Zeichen ihres Freiheitsdranges. Aber es klang, meint Brandon, doch eher nach Trauma. Nach einem Prozess des Selbstschutzes und der emotionalen Unterdrückung, der für sie in späteren Jahren so charakteristisch war. Sie war immer von Männern und Frauen umlagert, die ihr zuhörten. Aber auch unter ihren Altersgenossen war da nichts Persönliches. Und ich sah, die Männer hatten Todesangst vor ihr. Sie war einfach zu smart, zu beeindruckend, zu intellektuell aggressiv. Und sie wichen zurück. Sie fühlten sich angezogen, aber als Männer wichen sie zurück. Welcome to, I guess, for the one-off, one-time, early in the morning for those on the West Coast. Maybe this is a more convenient time for some of you in Europe. Jaron Brock, der ARI-Direktor, macht sogar eine Radioshow. Sie nennt sich Der radikale Kapitalist. And the issue is really, How to vote. Sein Tenor? Wir sind nicht frei. Wir haben keinen echten Kapitalismus. It is not too late. That battle and that rebellion are barely beginning. Es ist nicht zu spät. Diese Schlacht und diese Rebellion haben gerade erst begonnen. Die Welt braucht sie. Sie wartet. Eine Radioansprache von Ayn Rand 1968 im New Yorker Sender WBAI. Eigentlich die Welle der Gegenkultur, der Studentenrevolte. And if the world is to have a future, will sie eine Zukunft haben, so braucht sie den Aufstand der Menschen, der menschlichen Selbstachtung, der menschlichen Vernunft gegen den kalten, altruistisch-kollektiven Nimbus. Achsen, die der Welt ihre Zukunft und ihren Frieden geben werden. Irvine, Kalifornien, etwa 40 Meilen südöstlich von Los Angeles. Die Zentrale des ARI residiert in einem schmucklosen Gebäude, das ein beträchtliches Archiv und allerlei Büros beherbergt. Von hier aus werden Konferenzen, Vorträge, Podcasts organisiert, Aufsatzwettbewerbe veranstaltet, Stipendien vergeben und hunderttausende Bücher verschickt. Das ARI betreibt auch einen Online-Campus sowie ein Objectivist Academic Center, das intellektuellen Nachwuchs aufspürt und trainiert. Es gibt eine Filiale in Israel und neuerdings auch in Europa. Yes, I'm definitely a convert. There's no question. Ja, ich bin eindeutig ein Konvertit, keine Frage. ARI-Chef Brock lässt keinen Zweifel daran, dass er eine Schlacht schlägt. I grew up like most Israelis during the 1960s and 70s. Ich bin, wie die meisten Israelis in den 1960ern und 70ern, als ergebener Sozialist aufgewachsen. Wir waren keine Sozialdemokraten, wir waren echte Sozialisten. Die Arbeiterpartei hat bis 1977 nie eine Wahl verloren. I was very much brought up with collectivism. Ich wurde mit Kollektivismus groß. Du wirst Soldat werden, kämpfen, auf die Granate springen für die jüdische Nation. Es war dieser Kollektivismus, der mit dem Stamm verknüpft ist. In meinem Fall dem Stamm der Juden. Die Menschen sterben für dich und du stirbst für sie. Es war eine große, nicht sehr glückliche Familie. Amerika war ihm anfangs gar nicht geheuer. Ich hasste Amerika, als ich als Teenager hierher kam, Mitte der 70er. Das war Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Ich war ein naives Kind aus Israel. Wir hatten vielleicht Sex, aber bestimmt keine Drogen und keinen Rock'n'Roll. Amerika erschien mir krass, grotesk. Es war kein angenehmer Ort für mich. Eines Tages debattierte er mit einem Freund über freie Märkte und den Kapitalismus. Ich sagte ihm, wo hast du diesen Nonsens her? Und er drehte sich um und gab mir ein Exemplar von Atlas Shrugged. Es war eine Erweckung, sagt Brock, eine Bekehrung. Ich habe damit gehadert, habe sie innerlich angeschrien. Ich habe das Buch gegen die Wand geworfen, weil ich mit allem nicht einverstanden war. Und als ich durch war, war ich überzeugt, dass sie recht hat und ich falsch gelegen hatte. Brock, das Schnellfeuergewehr, pausiert, lehnt sich zurück. Die Grundidee, die ich attraktiv fand, war, mein Leben gehört mir. Jetzt wirkt er fast trotzig. Why? Why should I live for other people? Why should I serve the state or the tribe or anybody else? Warum sollte ich für andere leben, dem Staat dienen, dem Stamm oder wem auch immer? Ich habe nur den einen Versuch. Ich glaube nicht an ein Leben nach dem Tod. Objectivism. It's a guide to living here. Brad Pitt, Angelina Jolie. Developed by this writer. Vince Vaughn. Wondering who needs a philosophy? Martina Navratilova. She answered that. Das ARI und die Atlas Society werben gern mit prominenten Rand-Verehrern wie Sandra Bullock, Angelina Jolie oder Martina Navratilova. Bankiers geben Millionen für die Förderung des Objektivismus. My favorite book is Atlas Shrugged, the best defense, I believe, of capitalism ever written. And says altruism is evil. Es gibt ein ganzes Netzwerk marktliberaler Organisationen rund um Washington. Und viele ihrer Führer haben Atlas Shrugged gelesen und stehen voll dahinter. Ed Crane etwa, der das Cato-Institut zu einer führenden Denkfabrik gemacht hat. Bob Poole, der die Reason Foundation in Kalifornien gründete, und viele andere. Sie alle werden dir sagen, Rand rekrutiert noch immer am besten. Es ist ein manchmal skurril wirkender Freiheitskampf für das pure Unternehmertum. Frei von Regeln, Gesetzen, Schutzmaßnahmen, Versicherungen. Schon der New Deal der 1930er Jahre, glauben Rand-Jünger, war ein Verhängnis. Seit Jahrzehnten arbeiten sie daran, das politische Spektrum zu verschieben. Der Staat, sagen sie Tag für Tag, ist die Wurzel allen Übels. Practices of the unscrupulous money changers stand indicted in the court of public opinion. They're thugs, gangsters, bullies and cheat. These are evil people crushing humanity. Christ was angry with the money changers, threw them out. Am Abend sitzt Yaron Brock in einem Kinosaal in San Francisco. Neben ihm ein Ex-Chef der Wells Fargo Bank, ein Professor der Stanford University und ein Filmemacher. Banker hating is an occupation almost as old as money itself. Der Hass auf Bankiers ist fast so alt wie das Geld. The politicians have just decided that they have to make a certain amount of housing available. Die Politiker haben einfach entschieden, Häuser für Leute bereitstellen zu müssen, die sich das nicht leisten können. Owning a home is a part of that dream. Trillion, trillion, trillion. Yes, trillions of dollars. Gezeigt wird der Dokumentarfilm Money Changers, eine Abhandlung über die Geschichte des Bankwesens mit vielen Statements und kleinen Spielszenen. Das Ziel, das Image der Banker zu verbessern. Dann wird auf der Bühne die Verantwortung für die Finanzkrise geklärt. Die Herren sind sich schnell einig. Die Politik ist schuld. Die vielen Regulierungen, die Federal Reserve. Washington, das klingt aus ihren Mündern wie ein Schimpfwort. I am primarily the creator of a new code of morality, which has so far been believed impossible, namely. Ab Mitte der 1950er sah sich Rand als Philosophin der reinen Vernunft. Egoismus, predigte sie, sei eine Tugend. Selbstlosigkeit dagegen der Grund für den erbärmlichen Zustand der Welt. Look at Nazi Germany. The Nazis were more explicit than even the Russians. Schauen Sie sich Nazi-Deutschland an. Die Nazis haben deutlicher noch als die Russen Selbstaufopferung und Altruismus gepredigt. Aufopferung für den Staat, für das Volk. Jede Diktatur basiert auf Altruismus. Mike Wallace, Ayn Rand, 225-1. Der wahrhaft freie Markt hingegen regele alles wie von selbst. In ihm gäbe es immer Konkurrenz, niemals Monopole. Rand besetzte eine Marktlücke mit einer Philosophie des Kapitalismus, Moral inklusive. I'm opposed to all forms of control. I am for an absolute, laissez-faire, free, unregulated. Es gibt auf der Welt heute keinen Kapitalismus. We're all, including Donald Trump, we're all social democrats. Wir sind alle Sozialdemokraten, sogar Donald Trump. I'm 14 years old and living in Toronto and I read the Fountainhead. Mit Rands Erfolg kamen die Fans. Der größte, Nathaniel Blumenthal. Er war 19 und hatte The Fountainhead schon 40 Mal gelesen, schrieb seinem Idol Briefe, bekam 1950 eine Audienz in ihrem Bungalow in Hollywood. Man diskutierte bis zum Morgengrauen. Bald war er mit Freundin Barbara ständig zu Gast. Als das junge Paar nach New York zog, folgten Rand und Gatte Frank. Ein enger Zirkel Gleichgesinnter entstand. Sie nannten sich ironisch das Kollektiv. How many were members of the club? Oh God, let me see. Ayn Rand are two, Barbara and I are four. 4, Greenspan is 5, Jonah 6, Aluno 7, around 9 or 10, the original circle. And did you meet often? Almost every Saturday night. What did you do? Talk philosophy, read Atlas Shrugged in the early years while it was still being written. After that, talk about the world, talk about philosophy, talk about art, talk about politics. Talk, talk, talk. Auch Alan Greenspan, später lange Jahre Chef der US-Notenbank, gehörte zum Kollektiv. Schrieb Kommentare für Rands Newsletter, den Objectivist. Barbara und Nathaniel heirateten 1953. Das Paar gab sich einen neuen Nachnamen, Brandon, der enthielt die Buchstaben Rand. You fall in love with a person because you regard him or her as a value. Sie verlieben sich in jemanden, weil sie ihn oder sie als einen Wert betrachten und weil er oder sie zu ihrem persönlichen Glück beiträgt. Romantische Liebe ist ein egoistisches Gefühl. Das, worin sie sich verlieben, sind die von ihnen gewählten Werte, verkörpert in einer anderen Person. Ein Jahr später, 1954, begann eine Liebesaffäre zwischen Rand, nun 49, und ihrem treuen Nathaniel, 24. Die Partner wurden eingeweiht. Aufgrund der absoluten Logik, wer wir sind, aufgrund der absoluten Logik, was Liebe und Sex bedeuten, mussten wir einander lieben, erklärte Ayn Rand Nathaniels Ehefrau Barbara und ihrem Ehemann. Alle wohnten im selben Wolkenkratzer. Das Liebespaar traf sich zweimal die Woche in Rands Apartment. Frank ging dann meist in eine Bar. Barbara bekam Angstattacken. Nathaniel schrieb seine Doktorarbeit in Psychologie über Angst und Selbstbewusstsein. Als Atlas Shrugged 1957 endlich fertig war, hatten die Objektivisten ihre Bibel. 1168 Seiten dick. Der Roman malt das Elend des Kollektivismus in düstersten Farben. Die Industriellen werden wegen ihres Reichtums kritisiert, bis sie verschwinden. Die Second-Handers fahren die Minen, Fabriken und Banken gegen die Wand. Stahl, Kohle, Fabrikwaren werden knapp. Der Held, John Galt, hat die Titanen in sein Refugium gelockt, das Bergdorf Galt's Gulch. Hier entsteht ein wirklich freier Markt. Ab Seite 1000 spricht Galt via Radio sein Manifest an das sterbende Amerika. Rands Verlag Random House verteilte als Werbegag Zigaretten mit Dollarzeichen. Kritiker fanden den Wälzer rassistisch, faschistisch oder einfach albern. Viele Leser aber verspürten ein Erweckungserlebnis. An Universitäten entstanden hunderte von Ayn Rand-Clubs. Unternehmer liebten das Buch. And not surprisingly, because how many novels have business people, productive? Kaum überraschend, findet David Kelly. Wie viele Romane haben schon produktive Industrietitanen als Helden, statt Ärzten, Lehrern, Kampffliegern? Die lesen das und sagen, ich fühle mich verstanden. Existierte Rands idealer Kapitalismus jemals? Yaron Brock überlegt. Vielleicht, meint er, zwischen dem amerikanischen Bürgerkrieg und dem Ersten Weltkrieg. Aber da war die Saat für den Niedergang schon gesät. Die progressiven Bewegungen, der Import von europäischen Intellektuellen durch amerikanische Universitäten. Amerika war nie ein intellektueller Ort. Es hat Intellekt immer importiert. In that sense, in my view, Ayn Rand is the first American philosopher. So gesehen ist Rand die erste amerikanische Philosophin. Made in Russia. Nathaniel stieg zu ihrem ersten Botschafter auf. Ein Nathaniel Brandon Institute wurde gegründet, das NBI. Er hielt Vorträge über die Prinzipien des Objektivismus. Bisweilen trat Rand persönlich auf, auch Alan Greenspan. Der Verkauf von Tonbändern florierte. Als sie älter wurde und vieles für sie Enttäuschende geschah, wurde sie bitterer. And then I saw the excommunications begin. Und dann erlebte ich, wie die Exkommunikationen begannen. Rand kontrollierte im Kollektiv penibel, wer vom Pfad ihrer Lehre abwich. Kritik galt ihr schnell als Illoyalität. I don't believe that. Ich kann das nicht glauben. I can't believe it because money is power. Weil Geld doch Macht ist. And the more money you have, the more power you have. Und je mehr Geld du hast, desto mehr Macht hast du. I will not answer anyone who is impolite, but ich werde niemandem antworten, der unhöflich ist. Sie war nicht unhöflich. Ich dulde keine Unhöflichkeit. And I am not the victim of hippies, but hippies. Und ich werde kein Opfer von Hippies. That's me. Glad to meet you. Manhattan. Ein freundlicher Herr tritt aus der Menge lunchhungriger Wall Street-Angestellter heraus. Ich mache ungefähr 25 Touren, fünf davon zu Ayn Rand. Und jede ist 2,5 Stunden lang. My name is Fred Cookenham. Fred hat das Leben von Ayn Rand gründlich studiert. Ihr erstes Buch las er mit 11. I found Anthem and Atlas Shrugged on my brother's bookshelf. 5 Touren mal 2,5 Stunden. Das klingt nach viel Text. First of all, Rand lived in New York, but also since she wrote The Fountainhead. Zunächst einmal lebte Rand in New York, und im Fountainhead geht es um einen New Yorker Architekten der 1920er und 30er Jahre, die Ära des Art Deco und des internationalen Stils. Da kann man eine Menge zeigen. Sie betrachtete es als Missgeschick, in Russland geboren worden zu sein. Sie mochte Dostoevsky, Rachmaninow und Bev Stroganow. Das war's. Wir ziehen uns in eine Halle zurück. Fred kennt die Welt der Rand-Verehrer. Er will damit nichts zu tun haben. Die Touren sind sein Hobby. It's wonderful when I find people from all over the world who are interested in Rand and are curious to see where she lived. Am häufigsten, erzählt er, macht er die Tour an der Park Avenue, wo Rand wohnte. Er spricht über Rands ewigen Zwist mit ihren republikanischen Freunden, die ihr oft nicht kämpferisch genug, nicht klug genug waren. I don't think that Ronald Reagan represents. Ich denke nicht, dass Ronald Reagan einen wahren Kapitalismus vertritt. Er steht für eine gemischte Wirtschaft und ist kein sehr guter Politiker. Etwa 200 Jahre lang hat die dominierende Philosophie unter Einfluss von Immanuel Kant ein einziges Ziel verfolgt. Of his confidence in the power of reason. Die Zerstörung des menschlichen Geistes, seines Vertrauens in die Macht der Vernunft. Rand missbilligte eigentlich alle Philosophen, außer Aristoteles. Doch Kant hasste sie ganz besonders, machte ihn sogar für die rasante Verbreitung von Drogen unter Jugendlichen verantwortlich. We regard Objectivism as a revolution. Wir betrachten Objektivismus als Revolution. Weg von Kant und jeglicher Form von Religion und Mystizismus. Wir glauben, dass Objektivismus die einzige Zukunftshoffnung ist. Die einzige Philosophie, die für Vernunft steht, für Eigennutz und Individualismus. Für uns ist es die Essenz des Amerikanismus. Leonard Peikoff wurde Rands zweiter Generalbotschafter. Rand machte ihn schließlich zu ihrem Erben. Zuvor war es im zunehmend kultisch agierenden Kollektiv zu einem dramatischen Bruch gekommen. Nathaniel und Barbara hatten sich getrennt. Er, noch immer Rands Lover, hatte eine junge Geliebte. Als Rand 1968 davon erfuhr, kam es zum Showdown. Bring den Bastard her. Nathaniel schlich herbei. Dein Spiel ist aus. Ich zerstöre dich, wie ich dich geschaffen habe. Rand ohrfeigte ihn und hielt Wort. Sie demontierte Brandon, stellte im Objectivist seine widerwärtigen Äußerungen und hässlichen Handlungen bloß. Das Ex-Ehepaar Brandon hat fundamentale Prinzipien des Objektivismus verraten. Wir verdammen und verstoßen diese zwei Personen unwiderruflich. Ihre langjährige Affäre mit Nathaniel verschwieg sie. Erst 18 Jahre später erschien Barbara Brandons Biografie. Die Rand-Gemeinde war empört. Mich ging das nichts an. Es interessierte mich auch nicht sonderlich. Die Hypothese, dass Barbara Brandon sich das alles ausgedacht habe, um Rands Namen zu beschmutzen, war eine dieser bizarren Verschwörungstheorien. Aber viele glaubten daran. Es ist ein eherner Kanon, sagt David Kelly. Jede Kritik an der Person Rand bedroht ihre Philosophie. Das ist ziemlich üblich bei charismatischen Führern. Das war bei Freud so, bei Marx. Auch er fiel in Ungnade. Es gab Streit, weil ich eine Rede vor einer libertären Gruppe hielt. Ayn Rand war sehr kritisch gegenüber Libertären, obwohl viele von ihr inspiriert waren. Also schrieb ich einen Brief, fragte, wie sollen wir die Botschaft verkünden, wenn wir nicht mit den Leuten reden? Vielleicht, meinte Kelly, lernen wir sogar was. Leonard Peikoff schrieb zurück, nein, das ist kein offenes System. Und also schloss das Gotteshaus seine Tore. Kelly stand draußen. Es gibt bei den Objektivisten nicht mehr Kämpfe als in anderen Bewegungen, etwa bei den Marxisten, den Neokonservativen oder den Libertären. Yaron Brock, der dritte Herr der Rand-Welt, winkt ab. Eben weil es eine intellektuelle Bewegung ist, trägt man Konflikte leidenschaftlich aus, hasst sich wie die Pest, kämpft, spaltet sich. Das ist die Natur des intellektuellen Strebens. And my question for you is simple. Were you wrong? Partially. 2008 tobt die Finanzkrise. Alan Greenspan wird vom Abgeordneten Henry Waxman vernommen. Lagen Sie falsch? Trieb Ihre Ideologie Sie zu Entscheidungen, die Sie bereuen? Greenspan eiert ein wenig. Schließlich sagt er, das ist genau das, was mich schockiert. Über 40 oder mehr Jahre war ich aus guten Gründen überzeugt, dass es hervorragend funktioniert. Eine posthume Niederlage auch für Ayn Rand. Doch der Absatz ihrer Bücher steigt rapide. Während der Finanzkrise 2008-2009 hörte ich oft, das ist ja wie in Atlas Shrugged. Und das war es. Die Buchverkäufe schossen in die Höhe. Ich glaube, es war eine 500.000 in einem Jahr. Unternehmer nennen ihre Firmen nach Rand-Figuren. Die Tea Party-Bewegung preist Rand als Gegengift zu Obama. Auf Plakaten taucht der Name des Atlas-Helden John Galt auf. I'd like to share a few excerpts from one of my favorite books. Atlas Shrugged. Der republikanische Senator Ted Cruz liest in einer Senatsdebatte über Obamacare aus Atlas Shrugged vor. I just want to speak to you a little bit about Ayn Rand and what she meant to me in my life. Schon 2005 hatte sich der Republikaner Paul Ryan vor der Atlas Society als Jünger geoutet. It's inspired me so much that it's required reading in my office for all my interns and my staff. We start with Atlas Shrugged. Er sei mit Rand groß geworden, ihretwegen in die Politik gegangen. Die Lektüre ihrer Werke sei in seinem Büro Pflicht. Sie finden keinen Denker, der die Moral des Kapitalismus besser darlegt als Ayn Rand. Inzwischen gibt es sogar die Atlas-Sphäre, eine Dating-Website für Rand-Fans. Bin gerade über ihre Bücher gestolpert und habe mich plötzlich selbst verstanden. Suche jemanden, der verlässlich ist und Selbstdisziplin hat. Begeisterung ist wichtig und ein gesunder Lebensstil. Dia aus Peking, 38. Bin politisch enthusiastisch und angehende Kapitalistin. Suche einen Objektivisten, der meine Begeisterung für individuelle Rechte teilt. Laura aus Illinois, 22. Username Romantic Capitalist. 1973 kam Rands Schwester Nora zu Besuch nach New York, nach Jahrzehnten der Trennung. Die Stadt war ein Schock für sie. Das war nicht unser Leben. Nora war überrascht, dass ihre Schwester eine Berühmtheit war. Sie hielt wenig von Rands Stil und ihrer Philosophie. Den Russland-Roman fand sie entsetzlich. Das spielt in meiner Kindheit und ich sehe doch, wie unnatürlich das alles ist. Ich kann diese Unwahrheit nicht bewundern. Und eine Autobiografie ist es auch nicht. Sie hat das Ganze einfach konstruiert, als sie in Amerika lebte. Sie hat all unsere Leben erfunden. Es gab viel Streit in New York. Noras Mann Fjodor bekam einen Herzanfall. Rand schlug vor, dass die Gäste eher abreisen und verlangte alle Bücher zurück, die sie der Schwester geschenkt hatte. Alisa brauchte Bewunderer. Ich war lange ihr Schatten und ihr Ja-Sager. I would love to see an honorable adversary, but I've stopped hoping for it. But that's an arrogant position. What you're saying is all those who disagree with me are not honorable. Not honorable in their ideas. It'll take many decades before we're victorious. Es wird noch lange dauern bis zum Sieg, sagt Yaron Brock. You know, I still think we're 50. In 50 bis 100 Jahren werden wir stark genug sein, die Welt zu verändern. Am 29. September 2016 findet die 8. Atlas Shrugged Revolution Gala in New York City statt. Im Dachgeschoss des feinen St. Regis Hotel auf der 55. Straße. Mit Blick auf den Abendstau von Manhattan. Yaron Brock erzählt von seiner kommenden Tournee. Er wird in Bukarest über Kapitalismus ohne Schuld sprechen. In Athen über die Revolution des freien Marktes, in Moskau über Businesslehren aus Atlas Shrugged, in Tbilisi über objektivistische Ethik, in Warschau über das Böse im Sozialismus und in London über Steuerkriege und Gleichheit. Er reist auch nach Vilnius, Zürich, Sofia, Rotterdam und Kiew. In der Ukraine, sagt er lächelnd, bin ich ein Star. To change the values that these kids have, because you heard this, you know what they call this generation. Zum Dinner gibt es Reden. Brock berichtet, dass tausende Aufsätze über Ayn Rand geschrieben, Millionen ihrer Bücher an Universitäten verteilt wurden. Wir versuchen, die Werte dieser Kids zu verändern. $1,000 contribution. Dann dürfen sich Spender melden. Die Versteigerung beginnt. Erstausgaben, allerlei Devotionalien. Zum Schluss kommt eine Brosche von Ayn Rand unter den Hammer. Für $9,500. Frank O'Connor starb 1979. Bei ihrem ersten Fernsehauftritt als Witwe wurde Rand gefragt, ob sie nun nicht doch an ein Leben nach dem Tod glauben wolle. Ich habe mich das gefragt, ernsthaft. Und ich sage Ihnen, wenn ich es nur 5 Minuten lang glauben würde, würde ich sofort Selbstmord begehen. Ayn Rand starb am 6. März 1982. Neben ihrem Sarg stand ein fast 2 Meter hohes Blumenarrangement, gebunden in Form eines Dollarzeichens. Capitalism, the system of total, unregulated, laissez-faire capitalism. Der Wahlkampf 2016 tobt gerade. Frage an Fremdenführer Fred Cookingham. Hätte sie Trump gewählt? She would probably hold her nose and vote for Hillary Clinton. Sie hätte wahrscheinlich die Zähne zusammengebissen und für Clinton gestimmt. Oder vielleicht längst aufgegeben. Wenn sie noch am Leben wäre, würde diese Wahl sie umbringen. If she were still alive, this election would kill her. Femme fatale fürs Kapital. Ayn Rand und der Geist der USA. Sie hörten ein Feature von Tom Schimek. Es sprachen Stefko Hanuszewski, Susanne Fluri, Antje Hamer, Gregor Höppner, Jochen Langner, Volker Niederfahrenhorst und Verena Planger. Ton und Technik Ernst Hartmann und Kiwi Eddy. Regie Matthias Kapohl. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2016.